Ein Sprecher des Notmaßnahmekomitees für die Rettung der gewaltsam entführten Bürger der DVJK nahm am 29. Juni eine Stellung im Zusammenhang damit, dass die südkoreanische Regierung die Heimkehr von Frau Kim Ryun-hui und den 12 DVJK-Bürgerinnen, die die Rückkehr in die DVJK verlangen, ablehnt und die gewaltsame Internierung rechtfertigt. Darin hieß es: Die massenweise entführten DVJK-Bürgerinnen und ihre Familien sind bereits in der ganzen Welt wohl bekannt, aber die südkoreanische Regierung besteht unbegründet, dass die Betroffenen wegen der Besorgnis um die Sicherheit ihrer Familien die Bloßstellung nicht wünschen. So veröffentlichte sie nicht, ob diese am Leben oder tot sind, und sperrt sie völlig isoliert von der Außenwelt ein. Die DVJK-Bürger verlangen die Rückkehr in die DVJK, aber die südkoreanische Regierung stellt ihnen keinen Reisepass aus, beobachtet sie ganz im Gegenteil unter Verdacht der Spionage und verfolgt sie ständig. Sie bezeichnet die DVJK-Bürgerinnen, die eigentlich unter dem gesetzlichen Schutz der DVJK stehen sollten, als ihre Bürgerinnen, die nach der gesetzlichen Prozedur in Südkorea eingebürgert worden seien, und redet, dass es keinen Grund gebe, sie nach Norden zurückzuschicken. Das ist eine unverzeihliche politische Provokation, die das System der DVJK leugnet. Mit der ungerechten gewaltsamen Gefangenhaltung der DVJK-Bürgerinnen wiederholt die südkoreanische Regierung die antinationalen und inhumanen Verbrechen des Bakun-Regimes. Diese inhumane Gräueltaten widersprechen der Norm und dem Prinzip des internationalen Menschenrechts und sind deswegen ein großes Verbrechen gegen die Menschenrechte. Die südkoreanische Regierung unterstützt die inhumanen Verbrechen der konservativen Kräfte, die am hellen Tage die Eltern und Kinder in zwei gespaltet und die Blutsverwandten zum ewigen Abschied gezwungen hatten, und redet derzeit unverschämt vom Treffen der getrennten Familien. Sie soll auf diese Schandtaten verzichten und zuerst die DVJK-Bürgerinnen bedingungslos zurückschicken.